Not so alone anymore, hä? Edition. Edition. Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zum 139. Conncast Themenpodcast. Heute geht es bei uns, ihr werdet es im Titel schon erkannt haben, um die Sonderbände vom Detektiv Conan Manga. Und ja, wir wollen heute einmal versuchen, diese ganzen Sonderbände, die in Deutschland und teils auch in Japan erschienen sind, ein bisschen einzuordnen, zu bewerten, zu analysieren, so ein Gesamtfazit zu ziehen, mit welchem Band man als Conan-Neuling eventuell anfangen sollte, wer sich eher für fortgeschrittene Leser eignet. Und ja, da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen, so als erster richtiger Themenpodcast seit etlichen Jahren tatsächlich bei uns, abseits der Bandanalysen, die wir so oder so immer machen. Und ich bin natürlich hier heute nicht allein, mein Name ist Philipp, mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo zusammen. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, tauchen wir zusammen ein in die wundervolle Welt der Sonderbände. Und zu guter Letzt ist auch Kevin da. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Ihr glaubt, der Podcast geht nur 20 Minuten? Da habt ihr euch aber geirrt. Nein, er wird bedeutend länger gehen, beziehungsweise jetzt wissen wir noch nicht, wie lange er gehen wird. Ihr werdet es schon wissen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, wir haben heute einen kleinen Leitfaden so für euch, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln. Wir fangen mal zunächst an mit der Geschichte der Sonderbände in Japan. Es gibt ja die reguläre Detective Conan Manga-Serie, die ihr vielleicht auch kennt, mit den 99, fast 100 Manga-Bänden. Und abseits davon gibt es natürlich zahlreiche Spin-Offs, Zero's Tea Time beispielsweise, die Short-Stories, die Anime-Film-Comics gibt es, vieles weitere und ganz populär, auch bei uns jetzt in Deutschland, die Sonderbände. Ja, die kommen natürlich nicht von ungefähr, sondern aus Japan. Dort wurden sie erfunden, sage ich mal. Es gibt natürlich auch zu vielen anderen Manga-Serien Sonderbände. Bei Detective Conan ist es so, dass in Sonderbänden, ihr werdet sie vielleicht schon kennen, verschiedene Fälle aus der Original-Manga-Reihe zusammengefasst werden. Meistens thematisch zu einem Charakter oder zu einem Thema. Beispielsweise Kaido Kid oder eine Winteredition gibt es beispielsweise auch, Winter Edition, wie man auch schön auf Englisch sagen kann. Und begonnen hat alles 2004 in Japan mit dem ersten Sonderband, der dort erschien, zu Kaido Kid thematisch. Der erschien damals passend zum Release oder zum Kinostart von Film 8 übrigens, der ja auch mit um Kaido Kid handelt, also da entsprechend einen Themenbezug vorhanden. Dann kam lange Zeit in Japan tatsächlich kein Sonderband weiter raus, also der Kaito Kid Sonderband war lange Zeit der einzige, der dort auf dem Markt erhältlich war. Und 2009 ist das Ganze dann wieder aufgeflammt mit einem Organisations-Sonderband, den wir in Deutschland als Special Black Edition kennen, passend zu Film 13, der ja auch von der schwarzen Organisation handelt. Ihr werdet es schon erkannt haben, es ist immer ein gewisser Filmbezug da. Und auch heute ist es immer noch so, dass jährlich zu einem Filmrelease im japanischen Kino, das ist ja jährlich im April bis auf 2020, das ist ja einmalig ausgefallen wegen der Covid-19-Pandemie, aber eigentlich ist es immer so, dass jährlich ein Film in den japanischen Kinos startet im April und passend dazu werden auch zahlreiche Sonderbände inzwischen auf den Markt geworfen, immer passend auch zum Filmthema, war es beispielsweise als der Film 23 rund um Makoto am Start war. Da gab es dann die Black Belt Edition in Japan, die dann einige Zeit später auch nach Deutschland kam. Und jetzt ganz aktuell zu Film 24, glaube ich, war es die Family Akai Edition und die, wie hieß der andere Sonderband? Shuichi Akai Edition. Genau. Shuichi Akai und Familie Akai, ja, wie konnte ich das vergessen? Genau, also der Filmbezug ist immer sehr stark in Japan und das haben wir in Deutschland tatsächlich nicht so, um mal weiterzumachen mit der Geschichte der Sonderbände in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass wir den ersten Sonderband im Oktober 2011 bekommen haben, auch ein Kaito Kid Sonderband, der im Oktober 2011 erschien. Da haben wir auch einen separaten Podcast zu gemacht, als der erschienen ist. Ach, lange ist es her. Und das war so. Das war mein allererster Conncast. So, ich muss es jetzt sagen, denn sonst darf ich es nachher nicht mehr sagen. Ihr müsst euch den anhören, wenn ihr mich hört. Ich höre mich nicht nur an wie der kleinste Pupser, sondern das Zittern in meiner Stimme. Ihr könnt sogar den Schweiß auf meiner Stirn hören, wie er zu Boden prasselt. Ja, also ich war wirklich mega aufgeregt. Aber ich wurde herzlich empfangen und ich bin seitdem immer noch hier. Also so schlimm war es gar nicht. Ja, und der Sonderband war offenbar auch nicht so schlecht, dass du gleich im Erdboden versunken bist vor Scham. Also 2011 der Start und dann ging es weiter 2013 mit weiteren Sonderbänden, nachdem der Testballon mit dem Kaito Kid Sonderband offenbar geglückt ist, dann auch mit Special Black Edition und so weiter und so fort. 2016 kam dann der erste Deutschland-exklusive Sonderband, die Shinichi Edition, zu uns. Ja. Und bisher haben wir ein Sammelsurium an Sonderbänden, nämlich 20 Stück an der Zahl, also wirklich eine Hausnummer. Wenn man die alle beim Manga-Händler des Vertrauens im Regal gelistet sieht, dann ist es wahrscheinlich fast so lang wie die Originalreihe, dadurch, dass die Sonderbände eben so besonders dick sind im Vergleich zu den normalen Bänden. Also ein normaler Conan-Band hat ja in der Regel 11 Kapitel, bei den Sonderbänden sind es, lass mich nicht lügen, ja, 20 ungefähr im Schnitt vielleicht. Ja, könnte gut hinkommen. Ja, ungefähr, je nach Ausgabe. Genau, und wir haben auch tatsächlich 8 Sonderbände, die exklusiv in Deutschland erschienen sind und die es so in Japan gar nicht gibt. Und ich glaube, da übergebe ich das Wort passenderweise direkt an Kevin, der bei den Sonderbänden, die exklusiv in Deutschland erschienen sind, auch ja, anscheinend mitgewirkt hat, nicht wahr? Ja, also ja, auch. Aber natürlich ja auch du und auch Lasse haben sehr viel zu den Deutschland-exklusiven Sonderbänden beigetragen, muss man knallhart erstmal vorweg sagen. Genau, es ging los mit der Shinichi Edition und auch mit Shinichi Returns. Das waren die ersten Deutschland-exklusiven Sonderbände, bei denen der Inhalt komplett von Egmont Manga festgelegt worden sind. Wir, oder in dem Fall ich, aber tatsächlich gleich mit redaktionellen Beiträgen gestartet sind. Japanische Sonderbände haben zwischen den Fällen immer noch Texte, Erläuterungen, Special-File und Erklärungen. Die gibt es so in Deutschland nicht oder nicht immer. Und wenn es die gibt, dann sind die tatsächlich von mir reingeschrieben worden. Manchmal auch mit passenden Bildern unterlegt, dann von Steffen Hauthof in dem Fall, zusammengesucht. Es geht dann weiter mit der Sherry Edition, die später kam. Und die war die erste Edition oder der erste deutsche Sonderband, der durch eine Umfrage entstanden ist. Nämlich standen damals im Januar 2016 zur Auswahl den titelgebende Sherry, Heiji, Hattori und die Detective Boys. Er hat nur sehr, sehr knapp gegen Heiji gewonnen, während die Detective Boys quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind im Rahmen der Umfrage. Gleich der nächste Sonderband war wieder ein Umfragengewinner, nämlich Best in the West, also mit Heiji, Hattori. Wir erinnern uns, letztes Mal nur knapp unterlegen gewesen. Der hat gewonnen gegen Ranmori und Konoromori. Witzig wird es jetzt dann, weil wir nun in Sonderbände kommen, die langsam von den Umfragen weggehen. Denn Konoromori wurde im April 2017 schon angekündigt als Sonderband. Das war nämlich in unserem exklusiven Interview mit Steffen Hautog. Und trotzdem gab es nochmal eine Umfrage, in der dann Ranmori gegen Kokoro gewonnen hat, obwohl ja Kokoro schon feststand. Das führte dann dazu, dass einfach dann gesagt wurde, okay, Ran hat gewonnen, dann nehmen wir sie zuerst und erst dann Kokoro, den wir ja eigentlich wollten, oder den Edmund eigentlich wollte. Das fand ich einen sehr kuriosen Umstand. Kurz noch zur Ergänzung vielleicht. Steffen Hautog war der verantwortliche Redakteur vom Detective Conan Manga seit Beginn 2001 bis 2018, wo er das Amt weitergegeben hat an Marco Walz. Also der Mann, der dafür verantwortlich ist, welche Sonderbände, welche Spin-Offs und so weiter nach Deutschland kommen und wie die Bände am Ende aussehen, das ist oder war Steffen Hautog und ist jetzt Marco Walz. Und genau, ihm gebührt natürlich auch ein besonderer Dank dann, dass die Sonderbände nach Deutschland gekommen sind, in gewisser Weise. Ja, ummantel ich es nochmal besonders. Von Shinichi Edition bis Aufgewacht Kokoro war alles Steffen Hautog. Wobei wir bei Karate und Orchideen und bei Aufgewacht von Laurent quasi den kompletten Inhalt, den kompletten Inhalt festgelegt haben. Natürlich in enger Kooperation mit Edmund Manga, aber da haben Philipp und Lasse und ich da gemeinsam herumgedoktert, um Karate und Orchideen und Aufgewacht von Laurent für Steffen, für Edmund, für euch alle in besonderem Glanz erstrahlen zu lassen. Und ich denke, das ist uns auch sehr, sehr, sehr gut gelungen. Nach der Steffen-Ära dann also die Marco-Ära. Aber bevor ich da weitermache, dann merkt man ja schon, dass in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, wir erinnern uns, ne, also Shinichi Edition Returns, Sherry Edition, Best in the West, Karate und Orchideen und Aufgewacht von Laurent sind 6 Deutschland-exklusive Sonderbände. Jetzt könnte man meinen, naja, mit Marco kamen ja nur noch 2 Deutschland-exklusive Sonderbände, nämlich Creepy Cases. Da hat Marco schon eine Feierauswahl getroffen, die wir dann mit ihm noch einmal durchgegangen sind und optimiert haben, sodass es zu 2 Falländerungen kam, aber die verraten wir euch natürlich nicht, ne, welche genau das waren. Das sagen wir euch nicht. Und dann die Winter Edition, da haben wir den Inhalt gemeinsam mit Edmund Manga, mit Marco Walz festgelegt. Genau, also was man hier vielleicht feststellt, unter Steffen Hauto gab es vor allem charakterbezogene Sonderbände, also Shinichi, Sherry, Heiji, während bei Marco Walz bisher mit Creepy Cases und Winter Edition einmal Winter- und Gruselfälle im Fokus standen, also eher so, wie sagt man dazu, übergreifende Themen, wo alles so mit reinfallen kann, also charakterübergreifend. Ja. Genau. Auch winzig ist, Steffen hat von 2011 versus Kaito Kid, ne, hat er ganz viele Sonderbände rausgebracht, bis zu Aufgewacht von Laurent, nämlich die ersten 13, aber von der Double Face Edition, die ja 2019 bei uns rauskam, bis zur Lone Wolf Edition, jetzt 2021, muss man sagen, dass in dieser extrem kurzen Zeit Marco die Sonderbände rausgepumpt hat, wie so ein alter Mann im Fitnessstudio, ey. Also das ist echt beeindruckend, ne? Also am Anfang sehr gemächlich, dafür aber viel Deutschland-exklusiv. Jetzt weniger Deutschland-exklusiv, aber dafür raus und raus und raus. Boah. Also auch irgendwie witzige Umwandlung, die da stattgefunden hat. Ich denke mal, das wird natürlich auch viel damit zu tun haben, dass sich durch die Arbeitsrhythmusumstellung von Gosho Aoyama die Anzahl der regulären Bände in Japan auch runtergefahren hat. Und weil wir ja in Deutschland extrem nah am japanischen Stand dran sind, mit Detective Conan Weekly inzwischen sind wir auf japanischem Stand. Dadurch hat man natürlich weniger Releases gehabt. Dieses Jahr hatten wir nun Zero's Tea Time, weswegen vielleicht auch ein Sonderband deswegen vielleicht dieses Jahr weniger gekommen ist, als vielleicht noch in den letzten Jahren gekommen wäre. Und vermutlich ist da ein Zusammenhang. Schlussfolgerung. Vermutlich, ja. Genau, also insgesamt, ja. Von 2011 bis 18 Steffen und dann von 19 bis heute Marco. Und in der kurzen Zeit aber mit 7 Sonderbänden. Von 20, muss man sagen, ne? Also in 2 Jahren über ein Drittel oder ja ungefähr ein Drittel aller Sonderbände seit 2011 rauszupumpen, ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Weiterhin erwähnenswert ist natürlich, dass es nach 20 Sonderbänden noch nicht vorbei ist, ne? Aber ich denke, das ist soweit klar. Genau, und ich finde es auch sehr interessant, dass dieses Pensum an den Sonderbänden eben so hoch ist. Liegt natürlich daran, dass in Japan vermehrt Sonderbände erscheinen, um die Kinofilme zu pushen. Man profitieren ja beide davon im weitesten Sinne. Denn wenn du ein Sonderband über Shuichi Akai liest und dann feststellst, oh, der Film läuft gerade im Kino, dann gehst du halt noch ins Kino. Und wenn du im Kino bist, dann denkst du dir, oh, ich will mehr über Shuichi Akai wissen und dann kaufst du entsprechend den Sonderband. Und ich denke mal, die Verkaufszahlen in Japan dürften relativ hoch sein, ohne es genau zu wissen. Und ich nehme auch an, dass in Deutschland ein ähnliches Szenario vorhanden ist. Denn klar, bei 99 Detective Conan Bänden, wenn du Fan der Serie bist, überlegst du dir zweimal, ob du damit anfängst, die zu sammeln, oder ob du vielleicht auf die 5 Sonderbände zurückgreifst, die dich besonders interessieren, und dann nur die kaufst. Ja, also die Sonderbände in Deutschland laufen tipptopp. Und natürlich kommt es auch auf die Themen an oder auf die Bände an sich auch. Aber generell natürlich, ne, wie du schon sagtest, ich stehe vor Manga-Regal im Laden. Ja, fange ich jetzt bei Band 1 an oder sowas und hangel mich da über Jahre vor bis Band 99 oder nehme ich da dieses komische Ding damit ohne Nummer, was mich da so angrenzt, ein bisschen dicker ist, sogar weniger Geld kostet. Und hey, da steht Shinichi drauf, ja, mein Lieblingscharakter, ja, könnte ich mitnehmen, oder? Klingt nicht schlecht. Na klar, ist ja auch ein idealer Einstieg in die Serie insgesamt, wenn man anfängt mit Shinichi, weil, oder man schaut da den Anime irgendwo bei Crunchyroll oder bei ProSieben Max, wenn er denn mal läuft, und stellt fest, ja, gefällt mir, den und den Lieblingscharakter habe ich, stolpert dann im Buchladen darüber, oh, hier, ein Shinichi-Band, nimmt den mit und wird dann vielleicht dadurch auch auf die Originalserie übergeleitet, weil ich glaube tatsächlich eher, dass die wenigsten, die alle 99 Bände bei sich im Regal stehen haben, tatsächlich auch sagen, ja, ich kaufe mir jetzt Best in the West, wenn man die Fälle eh in der Originalreihe nachlesen kann. Das sind ja wahrscheinlich eher die absoluten Oberfreaks, sage ich mal, wie wir, die Podcasts darüber machen und die Bände genau analysieren. Ja. Ja, also natürlich, Menschen, die die normalen Bände sammeln, seit 2001, sind nicht die Zielgruppe für Sonderbände. Das ist ganz, ganz klar. Außerdem gibt es auch eigentlich nicht diese andere Zielgruppe, dass man anfängt, alle Sonderbände zu sammeln. Auch das ist eigentlich nicht so wirklich Sinn der Sache. Sinn der Sache ist einfach, so sage ich jetzt einfach mal meine Meinung, ne? Sinn der Sache ist es einfach, sich zu sagen, hey, ich hab Bock auf Conan. Ich habe aber keinen Bock auf 99 Bände, dann nehme ich mir halt eins von diesen dicken kleinen Schinken da und mach einfach irgendwie, nehme das, was mich jetzt im Moment anspricht, und lese mir das Ding einfach mal durch. So. Also wenn ihr wenn ihr zuhört und Sonderbände habt oder nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr von der Originalserie rübergekommen seid oder ob ihr erst die Sonderbände gelesen habt, und wenn ja, ob ihr alle sammelt oder nur einen Teil, würde mich und ich denke mal uns alle sehr interessieren, wie da so der Stand der Dinge ist, weil es ja doch ein sehr weites Feld auch ist. Ich denke, also worauf ich hinaus wollte mit dem großen Gelaber, es wird viel im Internet geschrieben, ja, die Fälle doppeln und dreifachen und vervierfachen sich schon von Sonderband zu Sonderband. Also erstens, das ist schwer zu vermeiden. Zweitens, manche Themen sind einfach so. Und drittens, wie gesagt, es ist nicht Sinn der Sache, dass ihr alle Sonderbände einfach kauft. Und ich habe ja schon erzählt, wie ich finde, wie man die Sonderbände kauft oder wie man auf sie stößt, ne? Ich will Conan lesen, ich hab jetzt Bock, ich hab nicht Bock auf ein mega langes Ding, gut, schau ich mir, was gibt's noch im Regal oder im Internet, aha, cool, hier, nehme ich mir, lese ich mal, hab Spaß gehabt, vielleicht nehme ich nochmal einen zweiten, einen dritten und sag dann hin, ja, ist vielleicht doch eine kleine Serie, vielleicht fange ich doch nochmal von vorne an, und wenn man das nicht macht, ja, vielleicht ein Sonderband noch mehr, irgendeiner, ja, reicht dann ja auch. Das ist so ein Ja. Man kauft halt irgendwas mal von denen und erfreut sich daran und dann hat man auch seinen Spaß gehabt. Wenn man jeden Einzelnen kauft, dann frustriert es natürlich, dass man an Doppelungen gerät. Aber wie gesagt, ist es auch nicht so gedacht gewesen, dass man sich jeden davon kauft, nur um dann sich über die Fallauswahl zu ärgern. Und die Fallauswahl in den Sonderbänden ist ja auch extrem gut. Vor allem bei den Deutschland-Exklusiven, würde ich mal so sagen. Also wenn euch ein besonderer Sonderband interessiert, dann haben wir zu allen auch einen separaten Themen-Podcast gemacht. Also hört da gerne mal rein, wenn euch ein spezieller Band interessiert. Oder wenn ihr ein Band gelesen habt und wissen möchtet, wie uns denn diese Fallauswahl insbesondere auch gefallen hat und wie wir die einzelnen Fälle im Zusammenhang mit dem Thema denn finden und so weiter und so fort, dann hört da gerne mal rein, kann ich sehr empfehlen. Wir haben die Podcast nicht umsonst gemacht, hoffe ich zumindest. Genau. Vielleicht nochmal konkrete Zahlen. Im November 2020, falls man sich erinnert, hatte ja die Seite Manga Passion damals berichtet, dass zu dem damaligen Stand 245.000 Sonderbände verkauft wurden in Deutschland. Damals war die Zahl für Detective Conan, den allgemeinen Manga, noch 3 Millionen. Inzwischen ist die ja bei so Mitte 3 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich, wenn man es auch im Vergleich zu dem Rest der Serie in Deutschland sieht, ein ziemlicher Erfolg. Aber ich finde auch, man kann, ohne dass man genaue Zahlen kennt, diesen Deutschland-Erfolg der Sonderbände ganz gut an diesen Deutschland-exklusiven Sachen sehen. Also ja. die Shinichi-Edition als erster Höhepunkt, dann die Abstimmungen als weiterer Höhepunkt über die Inhalte, zumindest die thematischen Inhalte. Und dann jetzt ja in der kommenden Fan-Edition nochmal der extreme inhaltliche Beteiligung aller Fans in Deutschland. Das ist einfach eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Würde ich auch so sagen. Also Höhepunkt um Höhepunkt. Kaito Kid, der Versuchsballon. Special Black Edition, der mega Oberknaller. Dann geht das weiter. Man hat ja sogar später investiert. Ich nehme als Beispiel Kick It Like Conan mit Klappenbroschur, mit Stickern, mit allen möglichen Krimskrams darin. Dann ging es weiter mit den Deutschland-exklusiven Sonderbänden, die ja, von denen ja drei auf einmal, also hintereinander kamen. Mit Shinichi Edition, Shinichi Returns und der Sherry Edition, die kamen wirklich alle drei nacheinander. Erst dann kamen wieder reguläre Sonderbände, also welche, die es auch in Japan gab dazwischen, nämlich Special Black Edition 2 und 3. Bevor es dann wieder losfiel mit einer Superhorde an Deutschland-exklusiven Sonderbänden, und bei allen haben wir von Edmund Manga, vor allem von Steffen Hautog immer, eine sehr warme Kooperation empfangen. Einerseits durch den redaktionellen Beitrag, den ich leisten durfte, zum anderen aber auch später durch die Fallauswahl, bei denen ich ja dann auch Philipp und Lasse sehr innig ins Boot geholt habe. Und dann ging es ja wieder weiter ein bisschen, ja, mit Marco erstmal wieder, ja, wir machen erstmal wieder normale Japan-Sonderbände, hauen mal raus. Und dann wieder der neue Höhepunkt mit natürlich, ganz klar, wissen wir alle, dann kommt ja noch der Höhepunkt mit der Fan-Edition. Also ich sehe nur Höhepunkte, ganz klar. Mit Steffen, mit Marco, überall. Die Sonderbände sind beliebt, sind gefragt und seit Marco kommen die rausgeschossen wie noch nie. Sie sind gewollt und sie bringen Geld rein. Eine Stärke der Sonderbände ist ja auch etwas, was zumindest in Deutschland bei den meisten populären Manga-Serien so nur Detective Conan erfüllt, nämlich dadurch, dass diese Serie so episodisch ist, kann man eben aus verschiedensten Teilen des Manga gut Sachen zusammenfassen. Es gibt natürlich, inzwischen ist in Deutschland ja auch sehr populär, die Massiv-Edition, so damals hat Carlsen Manga vor Naruto, ne? Genau, Naruto Massiv. Das, was auch ein Riesenerfolg ist, also das Naruto-Massiv ist immer drei Naruto-Bände in einen großen Band. Die sind dann ungefähr so groß wie die Sonderbände bei Detective Conan. Und aber bei Naruto muss man dann eben in Reihenfolge alles veröffentlichen. Da gibt's dann die ganze Serie am Stück. Aber die Naruto Massiv Band 1 war auch, ist immer noch Verkaufsschlager Nummer 1 all die Jahre später bei Carlsen mit. Und das haben wir jetzt auch inzwischen andere Verlage übernommen. Tokyo Pop mit Bleach Extreme, glaube ich, hieß das. Und die haben dann alle so einen anderen Begriff. Und Detective Conan hatte das ja quasi schon vorher, aber dadurch, dass die Serie eben so episodisch ist, ist der Verlag nicht darauf angewiesen, dass man einfach halt drei Bände in eins nimmt und dann hat man halt ein Band, sondern man kann sich aus verschiedenen Stellen das zusammensuchen und das viel thematischer gestalten. Richtig. Und dann ja auch, also jetzt klingt natürlich böse, und dann eventuell auch etwas qualitativ sehr Hochwertiges erschaffen, ne? Wenn man sagt, hey, ich hab Bock auf Kokoro, und dann nimmt man den Sonderband, der so genial geworden ist, übrigens, von der Fallauswahl her, und dann hat man wirklich einen so geilen Stil in der Hand, von uns zusammengestellt, dann noch eigene Texte zwischendrin, und dann, also, das ist so ein Sonderband, finde ich, da stimmt einfach quasi alles, und das gibt es nirgends, also wirklich nirgends. Das gibt's nur bei uns. Und ich meine nicht nur bei uns für Detective Conan, ich meine auch nur bei uns und nur durch uns oder mit uns. Wer kann denn sowas nachmachen? Keiner. Wir machen's vor. Ja. Und also ich bin da auch sehr stolz drauf, auf alles, was da bisher geleistet wurde, sei es die Kooperation mit Edmund Manga speziell, mit Steffen Hautog und Marco Weils, aber auch mit euch, die mit mir, die wir alle zu so erfolgreichen Sonderbänden beigetragen haben und die auch noch viele weitere erfolgreiche Sonderbände ins Leben gerufen haben und mitgestaltet haben. Also da kann sich jeder auf die Schulter klopfen und wirklich sagen, hey, gut gemacht. Wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich hoffe, das sehen die Leser genauso und ich weiß auch, viele Leser sehen das auch so. Nicht immer bei jedem, nicht immer bei allen Aspekten, aber insgesamt ist der Tenor so was ich so sehe, ist der Tenor doch insgesamt auch sehr positiv gegenüber den Deutschland-exklusiven Sonderbänden. Wenn er mal nicht so gut ist gegenüber den Originalen aus Japan, naja gut, kann man nichts machen, ne? Der ist halt so, wie er ist, ne? Aber wenn er bei den Deutschland-exklusiven gut ist, nett aufgenommen wird, dann freue auch ich mich immer sehr. Vor allem natürlich bei denen wir mitgewirkt haben. Und das dürfte... das war ja eigentlich jeder. Also, ne? Ja. Nicht bei jedem mit einem redaktionellen Beitrag, aber bei der Creepy Cases zum Beispiel, da hatten wir immerhin noch die Chance, noch zwei Veränderungen reinzubringen, wie ich vorhin schon erwähnte. Auch ohne redaktionellen Beitrag hatten wir also die Finger im Spiel. Immer irgendwie. Deutschland exklusiv, conannews.org war dabei. Ja, und das finde ich persönlich auch sehr gut. Also ist natürlich blöd, wenn man jetzt sagt, ich bin dabei, ich fand das gut. Aber so jetzt ganz neutral als Fan gesehen, finde ich das sehr gut, weil Egmont ist ja nun mal ein riesiger Verlag und Steffen und Marco, die betreuen ja nicht nur Conan in ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern auch jede Menge andere Serien. Und Conan News, also wir, sind uns ja wirklich auf Conan spezialisiert. Wir kennen die Bände, wir kennen die Fälle, wir kennen eigentlich vieles und sind da quasi die Experten. Und deswegen war es meiner Meinung nach auch eine gute und richtige Entscheidung von Egmont zu sagen, hey, ihr kennt euch doch super damit aus. Wir wollen hier ein Band zu Kogoran machen. Aber es gibt inzwischen, keine Ahnung, wie viele Bände es gab, als der gemacht wurde. Ich sag mal 60 Bände. Und Kogoron kommt ja am Anfang vor, in der Mitte mal, gegen Ende, aber wir wissen gar nicht genau wann und wo und wie und was. Und wenn man sich dann sozusagen Experten ranholt, die da wissen, ja, der Fall ist gut, weil, und der eher nicht so, da kommt er zwar vor, aber so diese beratende Tätigkeit, das finde ich sehr gut und das hat mich auch sehr gefreut, dass Connenius und Egmont da so schön zusammengearbeitet haben und sowas Tolles kreiert haben. Genau, also gerade wie du sagst, beratend waren wir ja wirklich in Creepy Faces und der Winter Edition beteiligt. Ja, Creepy Faces, ne? Ja, hier, das könnte man noch tweaken. Winter Edition hat Marco schon sehr gut auf die Beine gestellt. Haben wir auch nur noch dann beratend tätig gewesen, während wir aber ja Karate und Orchideen und Aufwacht von Aurore quasi from the ground up erstellt haben, eingereicht haben und die dann ja dann so auch abgesegnet worden sind. Was ja dann auch irgendwo heißt, hey, geiler Shit, gefällt mir, ne? Oder es heißt, ja, ja, wird schon stimmen, ich habe keine Woche und keine Zeit, nochmal runterzuschauen. Kann ja auch sein, aber glaube ich nicht. Also, ja, kann natürlich auch heißen. Aber ich kann nur nochmal betonen, riesiges Lob auch an euch, die mit mir beteiligt waren. In welcher Form auch immer. Und also das ist unvergessen bei mir und auch in der Redaktion. Also, die wissen das auch sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das zeigen sie uns auch. Die Kooperation hat ja auch gar nicht aufgehört. Immer wieder durften wir zum Beispiel exklusiv berichten, den Titel des Sonderbandes, den Inhalt des Sonderbandes lange im Voraus, die Cover der Sonderbände lange im Voraus. Also ich denke, wir haben da wirklich, wirklich gut was für die deutsche Community, für die deutschen Conan-Fans mit auch erreicht in dem Sinne, ja. Und darauf kann man, ich sage es noch ein letztes Mal, stolz sein. Und ich hoffe, alle deutschen Zuhörer sind auch stolz drauf und haben genauso viel Spaß mit den Sonderbänden und auch vor allem mit den Deutschland-exklusiven Sonderbänden, wie wir in seiner Erstellung gehabt haben. Ja. Und nun bin ich auch ruhig. Ja, das ist mein Stichwort, um weiterzumachen mit dem nächsten Themenblock, nachdem wir die Geschichte der Sonderbände in Japan und insbesondere in Deutschland genau analysiert haben. Aber es gibt ja auch viele Ecken und Kanten dort, die beleuchtet werden wollen und die sehr wichtig sind zu wissen, bevor wir uns mit diesem nächsten spannenden Themenblock jetzt hier beschäftigen. Und zwar, welchen Sonderband ihr einem Conan-Neuling empfehlen würde. Also stellt euch vor, es kommt jemand auf euch zu, den ihr vielleicht schon länger kennt, vielleicht auch eure Eltern, Geschwister oder irgendein Freund, der aber mit Anime gar nichts am Hut hat und Manga natürlich auch nicht. Und sagt, hey, du bist doch da so der allergrößte Detektiv-Conan-Fan. Sag mal, ich habe mir überlegt, ich will auch mal so ein Band zulegen. Was würdest du denn da empfehlen? Ja, da kann ich ganz einfach anfangen, weil sich bei mir diese Situation tatsächlich schon ergeben hatte, als ich mal von Arbeitskollegen gefragt wurde. Und auch da habe ich gesagt, so wie ich es heute noch sage, also meine Empfehlung, wenn jemand noch gar nichts weiter mit Conan am Hut hat, in die Story einsteigen möchte, da wähle ich dann als erstes immer die Special Black Edition aus, Nummer 1, dann natürlich auch nachfolgend 2 und 3 noch, aber Special Black Edition 1 ist ja quasi der Start in die Serie mit Kapitel 1 und wir haben da sozusagen ja die Haupthandlungen so ein bisschen zusammengefasst, die einzelnen Fälle. Es geht ja immer noch um die Organisation und was sie will und überhaupt. Und das wird halt in diesen Special Black Editions kompakt zusammengefasst, was wir sonst über zig Bände verteilt haben. Und da finde ich, ja, ist die Special Black Edition auf jeden Fall eine gute Wahl, weil, wie gesagt, es ist der Anfang der Geschichte und viele Charaktere, die damit zu tun haben oder auch mit dieser eingeführt werden, ja, sind dort enthalten und deswegen ist das immer so meine erste Wahl, wenn jemand sagt, was empfiehlst du mir denn, wenn ich mit Detektiv Conan anfangen möchte? Ich mache einfach weiter, weil sich das bei mir ähnelt. Ich empfehle allen, die mir sagen, hey, ich habe Bock auf Conan, aber keinen Bock auf 99 Bände, ich empfehle die Special Black Edition. Die fängt nicht nur von Anfang an mit dem ersten Fall, sondern hat die mit die spannendsten Organisationsfälle überhaupt. Ich habe den Sonderband wirklich ungelogen schon 5-mal durchgelesen und jedes Mal die pure Schnappatmung. Das ist so spannend, das ist so geil. Und wer den Sonderband liest, ich sag euch, das hört da nicht auf. Die kaufen sich mindestens noch einen weiteren Sonderband. Ob Sonderband oder was auch immer, es hört nie bei der Special Black Edition auf. Und ich habe schon mehrmals, ich habe das schon mehrmals gemacht und mehrmals war es so. Und ich kann nur sagen, Special Black Edition. Los, jetzt, jetzt, lesen, kaufen, lesen. Boah, ich krieg schon, mir wird schon warm, wenn ich nur drüber rede. Könnt ihr euch das vorstellen? Hammerding, ey, Hammerding. Ich persönlich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was die Special Black Edition angeht, weil es eben so große Teile des Setups vernachlässigt. Deswegen, ich fast finde, dass es so ein bisschen einerseits einen falschen Eindruck vermittelt, andererseits für mich eher auch was für Fortgeschrittene ist, die den ganzen Kontext dazwischen eben schon kennen. Und dementsprechend einfach, wenn sie ein paar Highlights, die Highlights halt zusammen wollen, so in einem Band das nehmen. Aber vermutlich ist er, weil er eben so eine geballte Ladung Spannung bietet, vielleicht doch schon gut zum Einstieg. Ich vielleicht alternativ wäre da auch bei der Shinichi Edition tatsächlich. Mhm. Die fängt das ja auch. Das wäre mein zweiter, meine Alternative. Finde ich gut, ja, dass du das ansprichst. Die fängt auch, wie gesagt, voneinander an. Dann eben mit der Einführung von Heiji. Heiji kennt man ja auch so vielleicht. Und kriegt einen ganz guten Eindruck von ihm. Und dann Mord an Bord auch noch. Und natürlich die Rückkehr von Shinichi, der Schwarze Ritter. Und so. Das ist auf jeden Fall sowieso allgemein ein Top-Sonderband. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und vielleicht auch ein ganz guter Einstieg. So, den würde ich vielleicht sogar eher noch empfehlen, aber ja, Special Black oder Shinichi Edition, das ist für mich auch trotzdem nah beieinander. Auch wenn ich, wie gesagt, bei der Special Black Edition bin ich, ich habe da immer so ein bisschen die Außenseitermeinung, habe ich das Gefühl. Nee, aber ich verstehe genau, was du aber meinst. Aber ich verstehe, was du sagst. Ja. Also, aber ich finde halt, also wenn ich den Leuten was zeigen will, die müssen denken, holy shit. Also wirklich shit. Und das geht für mich bei der Special Black Edition am allerbesten. Also ja, für mich, klar, Detective Conan hat natürlich so eine vielfältige Facette an möglichen Fällen und auch an Charakteren, die auftreten. Aber ich finde immer, diese Organisationsfälle sind immer so in, die haben immer so den gewissen Charme und auch so ein gewisses Nonplusultra immer, so kommt es mir zumindest vor, wenn man so einen neuen Organisationsfall hat, wenn er jetzt beispielsweise in Japan erscheint und er dann irgendwann nach Deutschland kommt, dann ist das immer so dieser Aufhängerfall, von dem auch natürlich alle Fans immer wissen wollen und der natürlich, ja, so eine gewisse Brisanz hat, weil das ja das Thema ist, das Conan in der Serie halt am allermeisten beschäftigt, nämlich wie er wieder groß wird und ja, wenn Leute, also, ja? Ja, also genau, die viele Fans verbinden natürlich in Deutschland Conan, Organisation, ne? Darum ist es so ein guter Einstieg. Aber natürlich ist Detective Conan viel, viel mehr als nur die schwarze Organisation. Natürlich, also das weißt du natürlich auch, ne? Ja, ich wollte nur noch mal so ein bisschen so, ja. Genau, es ist der Einstieg zu allem und wenn man Detective Conan vielleicht noch von früher von RTL 2 kennt, okay, das ist auch nur eine Handvoll Leute, aber ja, es sind mehr, viele Leute, aber von allen Menschen, die auf einen potenziell zukommen könnten und diese Frage stellen könnten, welcher Sonderband geeignet ist, gibt es natürlich auch RTL 2 Fans, die natürlich jetzt nach all den Jahren wurmt, was ist denn eigentlich mit Conan, ist der schon wieder groß geworden, hat Ran es inzwischen herausgefunden, die üblichen Fragen halt, die ihr auch kennen werdet und falls ihr gerade wieder zu Conan zurückgekommen seid, dann werdet ihr die Fragen auch in eurem Kopf gehabt haben und für die ist natürlich ideal, Special Black Edition, guckt da rein, dann hast du hier die direkten Impact-Fälle und auch die, die über den deutschen Stand schon hinausgehen. Und wenn du mehr wissen willst, dann Special Black 2, Special Black 3. Es sei denn, dir gefällt ein besonderer Charakter in der Serie extrem gut, beispielsweise Kogoro, dann liest den Kogoro-Sonderband. Aber ja, grundsätzlich, ja, Special Black Edition ist eigentlich das Nonplusultra. Auch wenn es nicht das ist, was Lasse auch sagte, was Conan so grundsätzlich ausmacht. Aber ich glaube, für viele ist diese schwarze Organisation das, was Conan ausmacht, nämlich wieder ans Gegengift herankommen und nicht mit den Detective Boys auf Schatzsuche gehen und ran. Das ist gemein. Das ist gemein. Ja, also ich weiß diese Fälle sehr zu schätzen und auch die Organisationsfälle, aber den meisten, es hat halt noch besonderen, ja, wie du sagtest, Impact, diese Special Black Editions, weil da einfach so viel gebündelt auf einmal kommt, was man so in eigentlich keinem anderen Fall hat. Sonderband und so hat. Möchte ich halt die Leute hooken, ne, erstmal einen Haken haben, damit sie auch dann von da an anfangen, auch mal die anderen Fälle sich anzusehen und auch zu sagen, hey, ja, geiler Sonderband, aber hey, Conan hat ja noch mehr, ne, und cool. Es gibt auch noch geile Fälle, wo vielleicht mal nicht Gin und Wodka vorkommen. Ja, die gibt es. Die gibt es wirklich. Zum Beispiel viele der Organisationsfälle. Ich glaube aber, dieses, was ich angesprochen habe, das haben die in Japan sich wahrscheinlich auch hinterher gedacht und geärgert, weil man ist ja mit der ersten Special Black Edition, die ja 2009 erschien, ist man ja vorgeprescht bis zum Clash, der in Japan erst 2 Jahre vorher, 2007, erschienen ist. Und man sieht dann ja an den anderen Special Black Editions, dass sie dann auf den Trichter gekommen sind, ah, Moment, wir haben jetzt das meiste schon verballert. Was machen wir jetzt? Ach so, ja, das ganze Setup, was wir vorher alles rausgelassen haben, das tun wir jetzt mit in die Bände, damit wir die großen Ereignisse, die passieren, tatsächlich auch in diesen Sonderbänden richtig aufgebaut haben und das nicht nur auf Sonderseiten machen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich der Verlag im Nachhinein vielleicht so ein bisschen ärgert, dass man in der Special Black Edition so durch die Serie gehetzt ist quasi, weil eigentlich hätte man aus der Special Black Edition 1 ja auch 2 Sonderbände, vielleicht sogar 3 machen können. Ich würde fast sagen 3, ja. Also. Ja, mit den ganzen Setup-Fällen und alles, weil in Bezug auf Jody, dann bei Wermut oder auch der Tequila-Fall, der ja irgendwie innen runtergefallen ist und so. Also, du hast recht, ne? Also wir sind uns, glaube ich, alle einig. Die Special Black Edition verkürzt, sehr kompakt, aber hat halt auch wirklich die geweihte schwarze Faust, also wirklich, Fan. Aber es fehlt was, ja, das stimmt natürlich. Ein anderer Aspekt, der vielleicht ganz interessant ist, wie ich finde, wenn eine Person auf dich zukommt in diesem Szenario und sehr großer Fußballfan ist beispielsweise, wäre ich mir tatsächlich nicht mal sicher, ob ich dem dann den Kick It Like Conan Sonderband besonders ans Herz legen würde, ob ich der Person nicht auch sagen würde, nein, versuche es doch lieber mit der Special Black Edition, weil, ja, Kick It Like Conan, okay, ist ein guter Sonderband, klar, aber die ultimativen Kracherfälle sind da auch nicht drin, der ist natürlich auch etwas teurer, oder wenn jetzt einer, ja, wenn jetzt jemand ein besonderer Fan ist von den Liebesbeziehungen, würde ich vielleicht sagen, ja, Special Romance Edition, da würde ich vielleicht noch eher sagen, ja, in die Richtung eher, aber bei Fußballfan würde ich vielleicht sagen, ja, dann auch eher Special Black Edition oder ja, such dir doch lieber einen anderen Sonderband aus. Und einige fallen hier auch durch das Raster auch vollkommen durch, so Double Face oder sowas. Das würde ich halt niemals jemandem empfehlen oder auch Black Belt Edition. Es sei denn, man ist großer Makoto-Fan, aber wen gibt's denn, der großer Makoto-Fan also, ist, ohne die Bände zu haben? Also ich habe nichts gegen Makoto, ne, wirklich nicht. Die Sache ist nur, meiner Meinung nach, ne, er ist so noch ganz in Anführungszeichen ein relativ neuer, unbekannter Charakter in Deutschland. Nicht steinigen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Mit RTL 2 und so. Man hat ihn nie so mega gesehen. Naja. Das merkt man ja auch daran, dass der Sonderband, ich luge mal nach hinten, nicht besonders dick geworden ist. Er ist halt eine Nische, ne? Anders als zum Beispiel Toru Amuro. Der ist jetzt auch nicht so, er ist jetzt nicht einer der ältesten Charaktere, aber da flippen ja alle aus. Also ja, alle. Ja, aber ja. Die Liebe, der Strand und der Tod, der Einführungsfall von Makoto ist doch schon so einer der Klassiker der RTL 2, aber ja. Der Fall ist doch jedem in Erinnerung geblieben. Und wer den Fall kennt, jeder. Aber kann ja auch jeder Makoto Kyoko nennen? Er ist doch schon ziemlich prägnant in dem Fall. Und auch im Valentinstagsfall mit Sonoko ist er doch auch ziemlich prägnant. Ich finde, er hat für mich leider immer so ein, leider bei den deutschen Fans eher so ein, wie sagt man das, so ein super Nebencharakter-Dasein. Ja, aber nicht weil er in der RTL 2-Ära nicht präsent gewesen wäre. Nee, weil er einfach so, nicht so, wie sagt man, nicht so, Teil von Gesprächen ist, sag ich mal. Also, er ist nicht so, wo man sagt, oh hey, Makoto, geil, lass mal drüber reden, über ihn. Eine Facharbeit drüber schreiben, genau, ja. Kaito Kid ist da, oder Amuro, die beiden sind halt, oder Shuichi Akai, ne, die drei sind so ja. Viel, viel, viel beliebter als er. Also wenn man Fan von Zaubertricks ist und so, dann immer der Kaito Kid Sonderband wirklich sehr gut, inhaltlich auch sehr passend und stimmig, also da würde ich auch dazu raten, aber Makoto, ja, weiß ich nicht, das ist dann doch ein bisschen, ja. Naja, das ist ja auch so ein bisschen dem Sonderband an sich geschuldet, weil, wie wir besprochen haben, Makoto ja nicht der Hauptcharakter in dem Sinne ist, dass er die Kapitel von Anfang bis Ende begleitet. Und das könnte auch so halt der Punkt sein, warum Makoto bei vielen nicht als ja, Hauptcharakter oder Nebencharakter so bekannt ist wie beispielsweise Amuro, weil den siehst du öfter und Makoto siehst du halt eher selten. Ja. Und Amuro macht halt auch geilen Shit. Aber das gleiche Problem hast du beispielsweise auch bei Shuichi Akai, der auch immer ganz am Ende erst auftaucht, weswegen ich den Sonderband übrigens auch nicht empfehlen würde, das ist aber ein anderes Thema. Aber da ist es genauso, aber da, also Akai tritt natürlich in den Organisationsfällen primär auf und ja, ich weiß gar nicht, warum er so eine besondere Würze in Deutschland hat, einfach weil er ja immer zum richtigen Moment am richtigen Fleck ist. Das gleiche, was Makoto irgendwie auch auszeichnet, aber halt in ja in einem anderen Stellengrad, sage ich mal. Organisation und, ja, Sonoko, sorry. also Makoto für mich, also ich sag das knallhart, dann könnte man auch ein Asusa-Sonderband machen. Geile Idee, machen sie bestimmt nächstes Jahr. Das ist ein Schritt zu weit. Oh, okay. Ich ruhe dann zurück. Aber ich denke, es ist klar geworden, wie ich zu ihm und zu seinem Sonderband stehe. Lustig aber, dass wir diese Verknüpfung von Shuichi Akai und Makoto haben, weil in dem Valentinstagsfall es ja so ist, dass, weil Conan zu dieser Zeit ja Akai als Red Herring verdächtigt, weil Shuichi Akai doch eine mysteriöse Person ist, wo er dann da hört, ja, es wurde hier in der Nähe von dieser Hütte ein Mann mit einer Strickmütze gesichtet und dann denkt dieser Shuichi Akai, der trug doch auch eine Strickmütze, kommt der jetzt irgendwie her und am Ende ist es Makoto, der halt wissen wollte, wem Sonoko ihr Schokoherz gibt. Also die beiden haben da auch so eine kleine Verknüpfung, lustigerweise. Also ich denke, wir können zusammenfassend festhalten, im Grunde Special Black Edition geht immer und danach dann, ja, vielleicht je nach Vorliebe eventuell noch weitere, aber Special Black Edition ist einfach das Nonplusultra, muss man wirklich sagen. Und wie Lasse sagte, ich glaube, es hätte dem Band auch gut getan, den aufzuteilen. Beziehungsweise ja, aus Verlagssicht natürlich. Aus Fansicht ist es genial, dass man da so eine Abfolge von wirklich Schlüsselszenen aus Detective Conan hat, die so hintereinander gepfeffert werden, dass ja, Kevin fast das Blut in den Adern zum Kochen gerät. Ja, aber ich muss auch sagen, also wenn es die Special Black Edition nicht gäbe, dann würde ich die Shinichi Edition empfehlen. Wäre bei mir wahrscheinlich ähnlich. Also die ist wirklich gut, ja. Ja, ich finde es vor allem wichtig, dass man mit dem Anfang anfängt, also mit Kapitel 1 eigentlich, wenn man gar nichts weiß. Von daher würde ich vielleicht dann eher noch auch zu Band 1, zum regulären Band 1 raten, aber das ist hier nicht Gegenstand der Diskussion, das ist eigentlich ein anderes Fass. Aber das ist ja das Schöne bei Manga-Serien allgemein im Vergleich zu amerikanischen Comics. Nichts hier irgendwie mit, ach, durcheinander, Kontinuität, welches Universum ist das, sondern man kann einfach sagen, Band 1 und dann kannst du zählen, dann kennst du die Reihenfolge. Ja, stimmt. Ach so, du meinst Superman Band 1. Meinst du Superman Band 1 aus 1983? Oder meinst du die Serie? Oder meinst du das Spin-off? Oder welches Band 1 meinst du? Und dann, ne? Ja, ich meine Superman mit 2 Ausrufezeichen in der Variant Edition. Entschuldigung, ja, genau. Ja. Aber ist ja wirklich so, also Lasse hat ja recht. Ja, es ist teilweise echt kompliziert, wenn man davon in Anführungszeichen Band 1 oder was auch immer Ausgabe 1 anfangen will, und dann da haben wir das hier viel leichter. Machen wir weiter mit dem nächsten Themenblock. Auch wieder sonderbandbezogen. Natürlich, heute dreht sich hier alles um Sonderbände. Und zwar die Frage, welcher Sonderband denn zu Unrecht unterbewertet ist. Also wer ja irgendwo unter dem Radar läuft und wo ihr sagen würdet, hey, dieser Sonderband, der ist doch viel mehr wert als das, was er eigentlich, wonach er aussieht. Was würdet ihr da so hervorheben wollen? Ich finde, also ich fand das so ein bisschen schwer, die Frage, weil ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie jetzt die Fans dazu stehen. Aber so ein Sonderband, wo ich vermute, dass der so ein bisschen unterbewertet ist oder viele nicht auf dem Schirm haben, ist die Dead or Alive Selection oder in Deutschland nur Dead or Alive. Hab ich auch tatsächlich. Ja, mit dem Geheimnis des alten Schlosses, der Fall der Sirene, eine Stadt als Geisel, der stumm zurückgelassene Beweis, also der zweite Teil davon, nicht der mit Itakura, sondern das dann mit der Hütte und mit dem Auto. Und dann so am Ende wird es ein klitzekleines bisschen schwächer mit der belagerten Detektei, auch noch ein guter Fall und so, aber jetzt keine sagen, Stadt als Geisel. Und dem Lieferservice süß und kalt, ja. Aber ich finde, so insgesamt ist das doch ein ziemlich, ziemlich qualitatives Paket mit vielen Fällen, die, also quasi die Hälfte der Fälle sind RTL 2 Klassiker, würde ich mal so sagen. Und da finde ich, da habe ich das Gefühl, der Sonderband könnte vielleicht so ein bisschen übersehen werden, weil er ist natürlich eine dieser Themen-Sonderbände. Das heißt, man weiß nicht sofort, wenn man so auf das Cover und den Namen schaut, was ist da jetzt eigentlich so genau drin? Genau, das finde ich auch nicht so schön. Und dafür ist die Fallauswahl aber ziemlich gut. Also es tut mir auch leid, dass ich hier so reingeredet habe. Das Gute an der Sache ist jetzt aber, ich habe nichts mehr zu sagen. Ne? Ich stimme hier komplett zu. Ja, das war tatsächlich auch ein Sonderband, den ich sehr groß auf dem Schirm hatte und wo ich dachte, ja, eigentlich sehr gute Fälle, aber vom Titel her oder vom Cover eigentlich komplett nichts sagen. Da könnte alles drin sein. Oder? Oder? Ja, also. Ist halt echt so. Was soll denn das sein, Dead or Alive? Hä? Wenn der Sonderband einen anderen Titel gehabt hätte, ohne dass ich hier einen konkreten Vorschlag habe, weil ich habe keinen, hätte man vielleicht mehr rausholen können. Aber hey, so ist es. Und vielleicht, ja, liest den jetzt ja der eine oder andere Fan oder hört hier, dass dieser Sonderband gut ist, kauft ihn und lesen. Ist erstaunt. Was ich für mich persönlich noch herausheben kann, ist tatsächlich einmal die Black Belt Edition, wo wir sie gerade schon hatten, weil mir der Sonderband sehr, sehr gut beim Lesen gefallen hat, weil mir die ganzen Fälle mit Makoto tatsächlich gar nicht mehr so präsent waren, was bei vielen anderen Sonderbänden tatsächlich immer der Fall ist, also die Kogoro-Fälle oder die Heiji-Fälle, die Schwarzorganisationsfälle, man kennt sie alle zur Genüge und hat sie zigmal gelesen, gesehen, geschaut, aber bei Makoto-Fällen, das sind doch wirklich auch Fälle, also in dem Sonderband sind Fälle drin, die ich wirklich nicht in erster Linie auf dem Schirm mehr hatte und wo ich mich noch ein weiteres Mal darüber wundern konnte, wie denn der Fall ausgeht, weil ich es schon wieder ganz vergessen hatte. Ja, also von daher möchte ich den gerne nochmal hier so aufs Tableau hieven, auch wenn er sehr dünn ist und vielleicht, also nicht die erste Wahl sein sollte, auch nicht die zweite, aber vielleicht die dritte Wahl, wenn man schon einige Sonderbände gelesen, gesehen hat. Ja, und von der Aufmachung her Kick It Like Conan, auch wenn der Band leider nicht allzu beliebt ist in Deutschland, aber ist halt mal was anderes mit dem grünen Rasen an der Seite, eine schicken Aufmachung und ja, also kann man auch sehr gerne mal lesen. Ja, Marco hat übrigens nur 16 Kapitel, ne? Also der bisher kürzeste deutsche Sonderband, den es gibt, von der Kapitelanzahl. Sogar insgesamt, glaube ich, oder? Gab es einen dünneren Sonderband? Ich weiß gar nicht. Ja, diese frühen Kaito-Kid-Dinger aus Japan, die du angesprochen hast. Ah, okay, guck mal. Japan, ich habe keine Ahnung. Okay, danke. Ja, danke, da waren dann mal, also zumindest also in Japan, da waren dann mal auch nur so hier Detective Conan X Magic Kaito, da waren dann irgendwie vier Magic Kaito-Kapitel und ein Detective Conan-Fall auch mit vier drin. Die Magic Kaito-Kapitel zu dieser Zeit, das sind ja noch die längeren. Als die noch nicht wöchentlich, sondern noch so monatlich erschienen sind. Also unter 10 Kapitel höre ich jetzt so raus, ne, oder? Das war richtig dünn. Ja, Aber wie gesagt, manche von denen sind auch so, die frühen Magic Kaito Kapitel sind ja auch gerne mal 30 Seiten lang und so und nicht die normalen 16, aber trotzdem ja. Stimmt. Diese frühen Magic Kaito Dinger sind auch so ein bisschen dünn, aber jetzt in dieser moderneren Ära der Sonderbände, also diese frühen Magic sind ja noch so 2004 bis 10 und so. Aber jetzt so, wenn wir so in den 2010er Jahren da ansehen, da ist schon die Makoto Selection der kürzeste, eben dem Thema geschuldet, ne? Jetzt haben wir Olli ganz unterschlagen. Hast du noch einen Sonderband, den du hervorheben möchtest, wo du sagst, kauft ihn euch, her damit? Ehrlich gesagt ist das, wie Lasse schon sagte, ein sehr schwieriges Thema. Und ja, ich kann mich da so im Groben und Ganzen euch eigentlich nur anschließen. Ich habe den Dead or Alive vorhin bei der Überlegung so durchgeblättert und ja, habe ihn persönlich, da kommen wir wahrscheinlich dann später noch zu, nicht auf meine Bestbewertungsliste gesetzt. Aber als ich ihn so durchgeblättert habe, habe ich gedacht, also die Fälle sind ja schon sehr spannend, die hier so drin sind. Und ja, deswegen, was Lasse und Kevin gesagt haben, hört euch das gerne dazu nochmal an. Und ansonsten, was Philipp gesagt hatte zur Makoto Black Belt Edition, eben unter dem Punkt, wie wir auch schon hatten, weil Makoto eher so ein Charakter ist, der im Hintergrund geraten ist und da werden dann nochmal so seine Fälle sozusagen ja zusammengeführt und man hat nochmal so ein bisschen besseren Eindruck von ihm. Und ansonsten, ja, ist Makoto eher nicht so bekannt und deswegen würde ich sagen, dass man vielleicht außer dem Einführungsfall ihn eher nicht so unbedingt kennt und deswegen, ja, kann man den da gerne nochmal nennen, wenn man dann eben mit Makoto so ein bisschen mehr, ja, in Kontakt treten möchte. Ja, hört euch nochmal an, was Lasse gesagt hat, blendet meine frechen Zwischenrufe aus. Und gönnt euch dann Dead or Alive. Genau, dann machen wir weiter mit einem kleinen Schwenk mal in eine andere Richtung. Und zwar gibt es ja auch in Japan noch zahlreiche Sonderbände, die noch nicht in Deutschland veröffentlicht wurden. Momentan müssten das, wenn ich mich nicht verzählt habe, 13 Stück sein. Und die hätten natürlich potenziell eine Chance, nach Deutschland zu kommen. Einige andere wiederum auch nicht. Lasse hat es ja vorhin schon angesprochen, der extrem kurze Kaito Kid-Sonderband. Ja, nehme ich mal an, dass er keine Chance hat, hier großen Absatzmarkt zu finden, muss man ehrlicherweise zugestehen. Aber ein Großteil davon könnte potenziell noch zu uns kommen. Um mal die Liste zu nennen, ihr findet sie auch bei uns im Conan-Wiki unter der Sonderbandliste. Sei sehr zu empfehlen, da findet ihr auch die Liste der in Deutschland erschienenen Sonderbände und ob die eine japanische Vorlage haben oder ob die deutschen exklusiv sind. Wir haben da zunächst einmal die Kaito Kid Konfrontation. Den ersten Sonderband mit Kaito Kid, den ersten Sonderband, den wir in Deutschland bekommen haben zu Kaito Kid, das ist chronologisch eigentlich der zweite Sonderband zu Kaito Kid, das wäre der erste, der in Japan noch erschienen ist. Dann, wie gesagt, das von Lasse angesprochene Crossover, Detective Conan, Magic Kaito, die Fan-Voting Selection, die ja in Kürze auch in abgewandelter Form hier nach Deutschland kommt mit der Fan-Edition, wo die Japaner ihre Lieblingsfälle auswählen durften. Wir haben eine Maincast Selection, die ist, glaube ich, ähnlich gelagert. Weißt du da mehr, Lasse? Die Maincast Selection ist, da sind die Fälle drin, die Synchronsprecher der Charaktere aus Japan am liebsten mögen. Ah, okay, alles klar. Wie geil ist das denn? Also Maincast bezieht sich hier nicht auf den Maincast der Charaktere, sondern tatsächlich auf die Synchronsprecher. Und die haben dann auch vor jedem Fall steht auch so eine Seite mit handgeschriebenem Intro von den jeweiligen Synchronsprechern, wo die, ich nehme an, begründen, warum sie den Fall so gut finden und so. Interessant. Ja, hätte definitiv auch Potenzial bei uns, wenn wir Tobias Müller und Co. fragen, welche Sonderbände interessant sind, welche Fälle interessant sind. Genau, dann haben wir noch ein Romantic Lovers Sonderband, Thema sollte klar sein, sowie die Special Romance Edition Part 2 und Part 3. Okay. Das ist so richtig bescheuert. Aber ich kann den Romantik-Dingern eh nichts, naja. Genau, wir haben eine Heiji und Kazuha Selection, dann, wie vorhin schon angesprochen, die Akai Family Selection. Den anderen Sonderband zu Akai haben wir ja schon bekommen. Und genau, jetzt kürzlich erschienen die Aihaibara Selection 1 und Aihaibara Selection 2 und die Shinichi Kodo Selection 1 und Selection 2, auch hier wieder gesplittet in zwei unterschiedliche Sonderbände. Und ja, welche davon hätten denn Potenzial nach Deutschland? Welche würdet ihr euch hier in Deutschland denn ganz sehnlichst wünschen? Wo würdet ihr sagen, ja, diesen Sonderband, den brauche ich jetzt ganz dringend hier auch bei uns? Also am liebsten tatsächlich hätte ich die gerade eben angesprochene Maincast Selection, eben aus dem Grund, dass hoffentlich dann auch die Vorwörter der jeweiligen Synchronsprecher übersetzt werden, auch wenn ja normalerweise japanische Texte und Sonderbandseiten ist ja immer so, aber das müsste dann ja schon übersetzt werden, das wäre schön. Das fände ich was sehr Besonderes. Nur ist die ja jetzt auch schon von 2011, also Und ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt, aber die hätte ich ganz gerne. Wo ich es realistisch sehen würde, dass die kommen, ist auf jeden Fall die Akai Family Selection. Ja. Die ist ja auch nicht so alt und eben die Ergänzung zur Shuichi Akai Selection. Vielleicht ist es dann statt der Lone Wolf Edition dann die Wolf Family Edition oder so. Keine Ahnung. Lone Family, was auch immer. Oh Mann. Not so lone anymore, hä? Edition. Diese ganzen Romantic Lovers und Special Romance Edition 3, also wenn man sich das so ansieht, Romantic Lovers, alle fünf Fälle, die bei Romantic Lovers drin sind, sind auch in der Special Romance Edition Part 3 drin. Nur in der Special Warum Romance habe ich so komisch reagiert? Ja. Part 3 ist noch ein zusätzlicher Fall mehr. Also keine Ahnung, wozu man dann Romantic Lovers dann im Nachhinein noch braucht. Keine Ahnung. Die Heiji und Kazuha Selection von 2017 eben zu Film 21 wäre vielleicht noch so ganz nett. Die beiden Aihaibara Sonderbände, ja, finde ich so 50-50, ob die in Deutschland kommen. Also eine vielleicht wäre ja cool. Dann hätten wir wenigstens einen echten Aihaibara Sonderband. Oh, es gibt ja nicht so viele Überschneidungen mit der Sherry Edition, weil die Sherry Edition ist nicht so gut und hat nicht so viel Bezug zu Aihaibara. Ja, die Sherry Edition hat nicht so viel Sherry drin. Ja. Ja. Wo ich es aber ziemlich ausgeschlossen sehe, ist, dass die Shinichi Kudo Selections in dieser Form nach Deutschland kommen. Weil, naja. Haben wir ja schon, ne? Also ganz viel gesagt. Ja, also das ist in der größte Unterschied ist halt, die Shinichi Kudo Selections aus Japan sind jetzt so getrennt mit, das eine Volume ist seine Gegengift-Rückkehren, wenn er wieder groß wird, und das andere sind die Flashbacks. Und in Deutschland sind wir einfach chronologisch vorgegangen. Und ja, also ich glaube, da kommt eher noch ein dritter Deutschland-exklusiver Shinichi, wo einfach die Shinichi-Fälle, die jetzt noch nicht in der Shinichi Returns drin waren, also alles, was nach Shinichi Returns kam, was ja auch dann teilweise kam, als Shinichi Returns schon draußen war, also im japanischen Manga erst später. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich eher ein Deutschland-exklusiver dritter Teil, als dass die aus Japan nochmal rübergebracht werden, einfach weil da doppelt es sich halt wirklich extrem, im Gegensatz zu den Aihaibara Sachen. Wäre ja auch nicht verkehrt in dem Sinne. Also. Ja, würde ich auch so sehen. Also, wie gesagt, Shinichi haben wir. Aihaibara würde ich mir unter dem Bezugspunkt wünschen, weil die Sherry Edition ein Flop war. Wir haben es im Podcast besprochen. Hört da noch mal rein, wenn ihr wollt. Und ansonsten, ja, würde ich mich Lasse dann so weit anschließen und würde sagen, ich persönlich würde gerne noch die Edition sehen, aber wie hieß sie denn mit den, wo die Synchronsprecher gewählt haben? Maincast Selection. Genau, die Maincast Edition, eben auch sehr gerne mit den japanischen Kommentaren vorne übersetzt. Und wenn es irgendwie möglich wäre, vielleicht, dass man noch dann zwei, drei Seiten mehr macht, wo man die Deutschen gerne noch dazu befragt und das hinten mit reinpackt. Das wäre doch noch ein schöner Vergleich, wenn denn unsere deutschen Synchronsprecher die Serie auch kennen und da Lieblingsfälle haben. Und ansonsten gerne die Akai Family Selection und die Kazuha und Heiji Edition könnte ich mir noch vorstellen, dass die hier gut ankommen, weil ein Sonderband mit Heiji hatten wir, aber ein Fall, der sich mit Heiji und Kazuha befasst, hatten wir, glaube ich, so in dem Sinne jetzt noch nicht. Und da könnte das doch noch sehr interessant werden. Ja, also wenn ich mir einen wünschen müsste, dann würde ich wohl die Al-Haibara Selection nehmen. Einfach damit wir einen echten Al-Haibara Band haben. Weil Akai, okay, Heiji, okay, aber Haibara? Hätte ich doch drauf. Also wenn ich mir wünschen dürfte, ein Sonderband kommt nach Deutschland, dann würde ich tatsächlich den allerersten Kaito Kid Sonderband wählen, das Pendant zu dem allerersten Band, der bei uns schon erschienen ist. Denn ich finde immer, da fehlt noch so der Anfang von Conan versus Kaito Kid, der eben in diesem Sonderband so gut dargestellt ist, während wir in Deutschland ja nur die zweite Hälfte bekommen haben oder den zweiten Teil von, ja, es geht ja noch weiter. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der in Deutschland gut einschlagen könnte, um das Thema auch so zu komplettieren und zu vervollständigen. Aber klar, auch der Heiji Kazuha-Sonderband sehr gerne. Bei Ai und Shinichi bin ich auch fraglich, weil wir eben die deutschen exklusiven Sonderbände hatten und das schon so ein bisschen vorweggegriffen bekommen haben, was denn in den japanischen Sonderbänden jetzt aktuell Thema wurde. Ja, und die Akai Family Selection muss ich ehrlich gesagt nicht unbedingt haben, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass sie eigentlich noch kommen wird, sind wir mal ehrlich, ja. Ja. Hättet ihr denn Interesse an noch weiteren Deutschland-exklusiven Sonderbänden oder würdet ihr da sagen, ja, so langsam ist das Fass auch voll, wir haben jetzt die beliebtesten Charaktere, so Ran, Kogoro, Shinichi, sogar Winter und jetzt so Gruselfälle. Ja, mehr brauchen wir da eigentlich nicht oder würdet ihr sagen, ja, komm, noch so ein Detective Boys-Sonderband, ein Sonderband zu Sonoko, ein Sonderband rund um Morde in verschlossenen Räumen, ein Sonderband zu Entführungen. Was haltet ihr denn davon? Also ich persönlich finde die Ideen gar nicht so schlecht. Also gerade, wo du es ja schon angesprochen hattest, wir haben ja die Winter Edition, wir haben ja noch ein paar andere Jahreszeiten, also Sommer Edition könnte man machen. Wir haben ja einige Fälle, die am Strand spielen. Herbst Edition vielleicht auch mit, ja, wo Herbstlaub eine Rolle spielt. Und was haben wir noch? Frühlings Edition, da gibt es bestimmt auch noch irgendwie was. Ja, genau. Ich hätte vielleicht doch auf eine Art Polizeisonderwand oder so, ne? Ja, auf jeden Fall, wo die ganzen Love Story im Polizeihauptquartier drin sind. Sowas zum Beispiel, ja. Ich würde mal stark davon ausgehen, da Sato und Takagi die Hauptrollen im Film 25 spielen sollen, dass zum Filmstart von Film 25 da vermutlich in Japan was kommen könnte mit der Love Story im Polizeihauptquartier. Würde ich mal ganz stark vermuten. Also, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass da was kommt. Einmal Okay, dazu. alles klar, ihr habt's gehört, ne? Wenn Ich Philipp hole schon mal dann in ein paar Jahren Verbandsmaterial. keine Hand mehr hat, dann wissen wir Bescheid. Ja, ich weiß nicht, ob die Japaner sich da so viel Geld entgehen lassen wollen, denn das wird sich wie geschnitten Brot verkaufen. Und auch ein Sonderband zu Matsuda und Kokage zu den Fünfen, die ja auch im Fokus des Films stehen werden, der wird sich garantiert auch kommen im April 2022, wenn der Film nicht verschoben wird, wovon ich momentan nicht ausgehe. Aber die werden auch definitiv kommen. Aber ja, also ich hätte tatsächlich auch sehr Bock auf einen Sonderband zu Morden in verschlossenen Räumen, die Locked Room Edition, um schon mal den Titel vorwegzugeben. Locked Room? Wie geil ist das denn? Ja, der muss doch genommen werden, dieser Titel, also. Locked Room. Herrlich. Richtig gut. Gefällt mir. Steffen wäre stolz auf dich. Danke. Ja, passt doch perfekt zu Best in the West und Bourbon on the Rocks. Und ich denke, genügend Fallmaterial ist da, um sowas zu liefern. Ja, wohingegen bei den Charakteren wäre ich mir gar nicht so sicher, wen ich mir da noch explizit wünschen würde. Vielleicht tatsächlich so ein Detective Boys Sonderband, aber der würde bei den Fans vermutlich nicht so gut ankommen hier in Deutschland. Hat man auch ja in den Naja, er Votings. wurde ja bei allen Umfragen niedergeschmettert. Und deswegen kam die Sherry Edition. So ist die Geschichte davon. Ja, was habt ihr jetzt davon, ne? Ja, also ich würde es mir sehr wünschen, vielleicht auch mit Professor Agasawa, da gibt es auch nicht so viel Spielraum und bei anderen Charakteren, ich hatte gerade Sonoko in den Raum geworfen, das ist dann auch so ein bisschen, na, kann man sich zurechtschustern, aber ob der große Durchbruch ist, dann eher noch so ein Best in the West Reloaded oder wie auch immer, Ja, Returns. hätte ich auch sagen wollen. Also das würde sich noch anbieten, dass man Best in the West fortsetzt, ähnlich wie die Ja. Shinichi Edition. Das ist, ja, finde ich gut. Also besser als Agasa oder Detective Voice. Weil ansonsten, ja, viel Potenzial bei den Hauptcharakteren hat man da eigentlich nicht mehr, möchte ich so sagen. Was ja auch nicht schlimm ist. Ja, wenn wir die Polizei abgedeckt haben, das ist ja noch so Ja, eine genau. relativ große Lücke, die jetzt wahrscheinlich geschlossen wird demnächst. Oder vielleicht die mit den Eltern, mit Eri, Yukiko, Yusaku, einer Kogoro natürlich ein bisschen außen vor gelassen. Könnte man auch was zusammenbasteln, was eventuell Potenzial hätte? Ja. Oder so eine Art Vergangenheitsband, so, wo die ja, Vergangenheitsgeschichten sind mit Klein Shinichi und Klein Ran und Kokoro und Yukiko in jungen Jahren und sowas. Da gab es ja auch einige Fälle. Ja, aber das ist dann ja meistens dann schon von der Shinichi-Edition abgedeckt. Ja, ich war auch am Überlegen, ob nicht die Shinichi Edition schon da. Weil in den ganzen Flashbacks ist Shinichi ja immer dabei, deswegen fällt das meistens so darunter. Ja, thematisch hätten wir natürlich noch so Baseball-Fälle oder so, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland zieht. Und ansonsten von den Themen her, Olli hatte die ganzen Jahreszeiten genannt, aber darüber hinaus dann andere Themen aufzugreifen wie Gruselfälle oder so. Ich glaube nicht, dass da sich irgendwas Einheitliches ergibt. Creepy Cases 2, jawohl. Ja, kann man Eiji machen. Hattori 2? Nee, nee, nee. Creepy Cases 2, aha. Ja, es ist halt auch, es gibt halt auch noch so Frage, du könntest halt beispielsweise auch noch so fallbezogene Sachen machen, was wahrscheinlich nicht kommen wird, aber sowas wie eine Anspielung auf Holmes Sonderband, wo diese ganzen mit dem Hund von Baker Will oder Baskerville oder wie der Titel auch noch heißt. Da ist ja dann Holmes mit drinne, dann Rache für Sherlock Holmes, so alles, was irgendwie damit zu tun hat, aber das ist auch nur so eine Idee und das wird sich, glaube ich, auch nicht umsetzen. Da sind wir dann aber auch schon schnell, weil Rache für Sherlock Holmes ist ja auch schon so 5 Kapitel lang und dann der Hund von Baker da 7 Kapitel und dann die Holmes-Offenbarung in London ist 10 Kapitel. Da sind wir mit 3 Fällen schon bei 23 Kapiteln. Oh Länger ja, als dann war es das schon, ne? ja, Ja, länger als die quasi. Makoto Selection. Ja, aber dann wäre wieder ein Sonderband erreicht. Also, wenn sie Themen, ja, suchen würden, sozusagen. Also Baseball, ich weiß ja nicht, ne? Also puh, ja. Also, Baseball wäre ich auch nicht für, würde ich sagen. Wundert Aber. mich aber, dass das in Japan noch nicht gekommen ist, weil Baseball ist ja der beliebteste Sport in Japan, Volkssport. Noch beliebter als Fußball. Aber den Fußball-Sonderband haben wir bekommen, weil Conan ja auch Fußballspiel zugegeben, aber so ein Baseball-Sonderband wundert mich, dass das nicht in Japan passiert ist. Da Tja, vielleicht sind könnte. die noch nicht auf die Idee gekommen. Möglich, ja. Also, vielleicht kommt ja noch einer, wenn mal Baseball im Fokus eines Films steht, wann auch immer das sein wird. Darauf spekulieren die bestimmt. Müsste eigentlich aber mal so einen schönen Film ergeben. Ich meine, wir hatten Koshien ja im Manga und so regulär. Aber gut, wir hatten auch einen Gesangsfilm, was Con nicht gut kann, bevor wir einen Fußballfilm hatten. Also von daher ist das so mit dem, was repräsentiert wird in der Serie und so, vielleicht nicht ganz stringent für das Filmthema. So ein Musiksonderband hätte natürlich auch was, aber ja, ich weiß nicht, ob man sich dann nicht eher was zurechtschustert, was eigentlich gar nicht so hätte sein sollen und ja, Dann also. noch eher die Summer Edition. Die kann ich mir, wie Olli erwähnt hat, auch noch gut vorstellen. Ja, Herbst und Frühling weiß ich jetzt nicht, aber Sommer auf jeden Fall. Oder man kann es auch gleich die Strand Edition nennen, weil eigentlich die meisten Fälle, wo man sagt, ah ja, Sommer ist ja meistens am Strand. Da muss man sich nur noch einen flotten Du, englischen fände ich gar Titel. nicht schlecht, bin ich ehrlich. Beach Edition. Ne, mal ehrlich mal, Ja, ja. da einige gute Strandfälle. Ja. Ja, immer, klar. Der Biss der Schlange, Seeschlange, ne, Ja. oder? Ja, Ja. früher im RTL 2 Anime hatte man ja das Gefühl, die fahren irgendwie alle paar Wochen nach Izu, da Ja, in war Shizuoka. ja echt so. Ich meine, Ja. alle in Izu. Ganze Strände da, ja. Doch, die Idee finde ich gut. Und was haltet ihr von einem Sonderband mit Yamamura-Fällen? Wäre sehr lustig. Ja, das ist auch so. Man kann es überlegen, ob man, ne, aber ob es Ja, jetzt erste man Wahl sollte im wird Rahmen der oder. Überlegung merken, dass es keine gute Idee war. Dann vielleicht noch eher eine Nagano Police Selection. Oh ja. Ja, die wäre wiederum gut, weil Nagano-Fälle sind immer sehr spannend und Aber abwechslungsreich wir und. sind bei beidem ja so ein bisschen dann in der Ja, Polizei-Seite. genau. Wobei der Polizeiband, den würde ich ja mehr auf Takagi und Sato herumzwirbeln wollen. Zumindest den ersten Polizeisonderband, der muss zu Ah, Sato und Takagi. genau, eine neue Reihe gleich erschaffen. Sehr gute Idee. noch mehr Material, um Geld einzunehmen. Weil ich mir ja sehr sicher bin, dass nächstes Jahr im April erstens der Sato Takagi-Sonderband kommt und danach zu den Fünfen aus der Polizeischule was kommen wird. Da sind ja schon mindestens zwei und dann kann man da später auch noch einen machen zu den Nagano-Polizisten, zu Yamamura, zu... Ja, Shiratori ist eigentlich eher Takagi und Sato, der spielt da ja mit rein eigentlich. Ohne ihn geht's nicht. Yukumiso Twin Edition. Die beiden. Oh Gott, die Twin Edition, da kommen Conan-Fälle, wo Zwillinge auftreten, die werden dort abgedruckt. Allgemein Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele gäbe. Ja. Ja, gut, lassen wir das. Genau, genau. Dann sind wir auch schon nahezu am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wir haben jetzt richtig gut heute. Ja, wir haben jetzt sehr viel diskutiert darüber, über die Geschichte der Sonderbände in Japan, in Deutschland, welche Sonderbände wir dann empfehlen würden, welche unterbewertet sind, welche eventuell noch nach Deutschland kommen könnten und welche eher nicht. Und ja, jetzt haben wir so ein breites Fass hier aufgemacht über die 20 Sonderbände. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, liebe Conan-Castler, welche Sonderbände sind denn eigentlich eure Favoriten? Und wir haben uns dazu bereits im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Sonderbände wir denn besonders interessant finden, jeder von uns. Und wir haben dazu eine Tierlist erstellt. Wenn ihr dieses Video hier bei YouTube schaut, dann werdet ihr auch die Tierlist eingeblendet haben. Alternativ gibt es die Tierlists von uns auch auf conannews.org im entsprechenden Conan-Cast-Beitrag zu sehen. Wenn ihr den Podcast über Apple, iTunes, Spotify hört, dann könnt ihr die Tierlist leider nicht sehen. Aber wir möchten euch jetzt gleich kurz jeder unsere Top 3 Sonderbände vorstellen, die wir am besten, spannendsten, interessantesten halten. Jeder natürlich aus seiner eigenen Sichtweise und nach seinem eigenen Kriterienmaßstab. Denn was wir sicherlich schon festgestellt haben dürften, den einen guten Sonderband, abseits vielleicht der Special Black Edition, gibt es nicht. Denn jeder hat andere Präferenzen, andere Lieblingscharaktere, andere Lieblingsfälle. Ja, und damit überlasse ich das Wort gerne euch. Wer von euch möchte zuerst seine Top 3 Lieblingssonderbände von Detective Conan vorstellen? Zumindest von den 20 Stück. Dann fange ich einfach mal an. Bei mir dürfte es relativ schnell gehen. Ihr seht ja jetzt auch meine Tierliste. Ich habe relativ viel gut bewertet, weil ich relativ viel gut finde. Aber von denen aus dem S-Tier-Ranking finde ich in meinen Top 3 sind die beiden Shinichi Editions. Und Best in the West tatsächlich. Ich finde diese Sonderbände, ich habe so bewertet, als eine Mischung aus, wie gut ist dieser Sonderband zusammengestellt und wie gut sind die Fälle und wie sehr mag ich das alles. Und Shinichi ist mein Lieblingscharakter. Ich finde, die Shinichi Editions haben dadurch, dass wir dass Shinichi nicht so oft auftritt und wir chronologisch durchgegangen sind, eine sehr gute inhaltliche Stringenz. Und es sind eben, Shinichi-Fälle sind meistens Highlight-Fälle, sind top und ich mag Shinichi sehr. Deswegen ist er da oben. Dann ist mir so die Auswahl relativ schwer gefallen. Ich habe sonst noch in meinem S-Tier habe ich Best in the West, die Bourbon on the Rocks und Special Black Edition 2 und 3, weil die eben auch diese hohe inhaltliche Stringenz haben und auch sehr qualitativ hochwertige Fälle. Tatsächlich habe ich aber von all diesen Themenbereichen eine größere Leidenschaft, beziehungsweise ich mag am liebsten davon Heiji und da ist eben auch sehr gute Fälle dabei und Heiji ist einfach super. Und deswegen tatsächlich meine Top 3 aus deutschen exklusiven Bänden, charaktermäßig bestehend Shinichi Edition, Shinichi Returns und Best in the West. Ich erlaube mir weiterzumachen. Meine Tierlist seht ihr jetzt auch. Und auch ich habe mir, ich habe es mir teilweise sehr schwer gemacht, wie man sieht, gerade bei B, weil ich eigentlich viele wirklich gut finde. Und ich hätte noch zwei, drei mehr Kategorien gebraucht, um das noch besser aufschlüsseln zu können. Aber meine Top 2 auf jeden Fall. Einmal die Special Black Edition und dann mein liebster Deutschland-exklusiver Sonderband überhaupt, Aufgewacht, Kororo. Da stimmt für mich einfach wirklich alles. Wenn ich den Sonderband lese, habe ich das Gefühl, wow. Kororo, du bist echt geil. Und ein echt aufgewecktes Würstchen, ne? Also wirklich toller Sonderband. Beides hammergeile Sonderbände, wirklich geil. Also aufgemacht, Kokoro, wirklich, wirklich, wirklich gut. Nun sind wir bei A. Ja, ich kann jetzt nicht alle drei als Top 3 nehmen. Ich kann aber ganz kurz erklären. Versus Fighter Pit, klar, hat für mich persönlich eine hohe Bedeutung, eine sehr große Bedeutung, weil das mein erster Conan-Cast war. So, Shinichi Edition, große Bedeutung, der erste Sonderband, bei dem ich mitwirken durfte. So, Shinichi Returns, einfach ein geiler Sonderband. Ich könnte sogar beinahe, ich will jetzt mir nicht irgendwie Ärger machen, aber ich finde vielleicht sogar die Fälle da, also die sind so gut, vielleicht besser als im ersten Teil, ich traue mich gar nicht weiter zu reden, okay. Und Winter Edition und Karate und Orchideen gefallen mir mega gut. Winter Edition, ja, dann könnten natürlich argumentieren, ist nicht so viel Winter. Bei Karate, die macht ja überhaupt kein Karate. Ja, ich mag die trotzdem beide wirklich sehr. Wenn ich mich von all denen für einen dritten entscheiden müsste, dann wäre es wohl entweder Shinichi oder Kaito. Auch ich kann mich da auch nicht entscheiden. Okay, das war's. Ja, zu meiner Liste, ich habe ja tatsächlich 4 ganz oben gelistet. Ja, also will da gar nicht groß Worte verlieren. Für mich ist Special Black Edition 2 und 3, die ich so ein bisschen als ein Bündel sehe, sind definitiv aus meiner Sicht besser als der erste Special Black Sonderband, weil für mich einfach die Aufbaufälle mit dazugehören, um die gesamte Geschichte zu verstehen. Ja, für mich ganz oben mit gelistet. Und zudem Best in the West, einfach weil Heiji ein verdammt cooler Charakter ist und weil das auch sehr viele Highlight-Fälle sind, abseits der schwarzen Organisation, weil da einfach ja sehr viel spannende Fälle aufeinander folgen und die besondere Mischung zwischen Conan und Heiji ist auch nochmal sowas ganz Spezielles, was diesen Sonderband so besonders macht. Deswegen heißt er wahrscheinlich Sonderband. Besondersband. Und die Winter Edition, weil mir da einfach die Mischung so gut gefällt zwischen den verschiedenen Fällen und es einfach so rund ist und ja, sowohl längere, kürzere, hier mal, da mal, also irgendwie hat das so einen runden Abschluss. Ich kann gar nicht genau erklären, warum, aber irgendwie wirkt dieser Band für mich rundum perfekt, so wie Kevin es hatte bei Aufgewacht Kokoro. Ja, für mich gehört er einfach auch mit oben dazu. Also Aufgewacht, nicht Aufgewacht Kokoro, sondern Winter Edition, Best in the West und ja, die beiden Special Blacks 2 und 3. Wo ich mich, ja, die ist ein bisschen als Bündel gesehen, also Top 3, ja, Top 4 fast. Ja, ist für mich auch schwer, noch ganz kurz, ne? Also Winter Edition, vielleicht mache ich ihn auch noch in die Top 3 rein, ja, komm, ja, keine Ahnung, auch ein kleiner Band. Ja, zusammenfassen ist gutes Stichwort, denn das ist bei mir ehrlich gesagt so, ihr seht es hier, die Aufteilung ist ein bisschen, ja, anders. Ich habe hier die Special Black Editions nach ganz oben gepackt und ja, die Bewertung Top 3 ist daher bei mir so ein bisschen, ja, schwierig. Ich würde so ein bisschen entzerren und würde sagen, wenn jemand mich halt fragt, ihr habt es schon gehört, wegen Empfehlung, dann sage ich, die Special Black Edition würde ich auf jeden Fall empfehlen und weil sie irgendwie dazugehören, auch noch 2 und 3 mit dazu packen und das sozusagen als erste Empfehlung sehen und da hätten wir schon die 3 Bände voll und das ist halt irgendwie und deswegen, ja, würde ich dann sagen, wenn ich ein Band nennen müsste, dann die Special Black Edition 1, 2 und 3 sind so Bonus und das gleiche dann auch bei dem zweiten Sonderband, da würde ich dann nämlich die Shinichi Edition und die Shinichi Returns Edition nennen wollen, gehören für mich auch beide halt zusammen, weil Shinichi ist ein ja, super Charakter, er ist der Hauptcharakter und ich mag ihn wirklich sehr und deswegen gehören die beiden halt auch dazu, sind aber auch schon wieder 2 Bände und deswegen Sonderband 2 hier die Shinichi Edition, die 1 und Returns dann gerne noch mit dazu packen. Ja, und was dann so die dritte Schiene angeht, da muss ich ehrlich sagen, bin ich eher unschlüssig geworden, da schwanke ich so, weil ich sowohl Heiji als auch den Ran-Sonderband sehr gelungen finde und würde dann auf Platz 3 vielleicht gleichziehen lassen Heiji Hattori mit Best in the West und Karate und Orchideen mit ran. Und dann habt ihr jetzt hier bei mir die meisten Bände, die ihr euch zulegen müsst. Ja, dann habt ihr jetzt unsere Bewertung oder unsere finale Bewertung gehört, zumindest von den 20 Sonderbänden, die bisher in Deutschland erschienen sind. Bald kommt ja noch die Fan Edition, wie schon angekündigt, zu uns. Und es werden sicherlich auch noch zahlreiche weitere Sonderbände folgen, sowohl Deutschland-exklusive als auch Sonderbände, die eine japanische Vorlage haben. Darüber werden wir natürlich auch weiterhin separate Themen-Podcasts machen und euch erzählen, wie uns denn die einzelnen Sonderbände so gefallen. Falls ihr genauere Details zu den 20 Sonderbänden haben möchtet, die wir jetzt heute hier so allumfassend besprochen haben, dann hört gerne in die separaten Themen-Podcasts dazu rein. Kann ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ja, und ich hoffe, dass ihr einen guten Überblick bekommen habt, welche Sonderbände es denn in Deutschland gibt, wie denn so die Geschichte ist, vielleicht mit ein paar Details dazu, die ihr noch nicht wusstet. Und ja, wenn ihr neu bei Detective Conan seid und vielleicht nur diesen Podcast hört, was ich eher weniger glaube, aber ja, dass ihr dann vielleicht eine Empfehlung bekommen habt, womit ihr einsteigen könnt oder ja, weiterlesen könnt, falls ihr schon in der Detective Conan Schiene seid oder eher den Anime nur kennt, dass ihr dann vielleicht sagt, ja komm, die Shinichi Edition habt ihr mir jetzt schmackhaft gemacht, dann lese ich da mal rein oder Best in the West, gucke ich mir den mal an oder ja, mein Creepy Cases, was auch immer. Also es gibt dann wirklich eine große Bandbreite und die wird auch in Zukunft noch weiter zunehmen. Haben wir ja auch schon groß und breit besprochen. Ich möchte auch zum Abschluss hier gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Verweisen auch auf unsere Kontaktmöglichkeiten, die ihr natürlich wie gewohnt habt. ConanWiki.org, ConanForum.org und ConanNews.org sind unsere drei Webseiten, wo ihr alle Informationen zu Detective Conan finden solltet. Dann haben wir natürlich noch zahlreiche Social-Media-Kanäle. Wir sind auf allen Plattformen als Conan News zu finden. Da sind zu nennen Facebook, Twitter, Instagram. Was haben wir noch? Ja, das dürfte es so groß gewesen sein. Ein Discord-Kanal haben wir noch. Da findet ihr den Invite-Link unter conannews.org/discord. Und ja, diesen Podcast könnt ihr, wie erwähnt, bei Apple iTunes hören, bei Spotify, bei YouTube. Da sind wir übrigens auch als Conan News zu finden, hatte ich ganz unterschlagen. Und damit war es das, glaube ich, auch. Falls ihr uns unterstützen möchtet, geht das über Patreon oder über unsere Amazon Rafflinks. Da sind wir sehr dankbar über jeden, der uns dort unterstützt. Unser ehrenamtliches Projekt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören hier. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da zu diesem Podcast-Testballon, wie man so schön sagt, mal ein etwas anderer Themen-Podcast zu einem gröber gefassten Thema, nicht zu einem Detective Conan-Band explizit. Und ja, viel Spaß beim Lesen der Sonderbände. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, dann verabschiede ich mich auch und ich würde sagen, wenn euch einer der Bände anhand des Covers gefallen hat, die ihr vorhin gesehen habt, dann hört gerne auch in die anderen Podcasts rein, denn zu jedem Sonderband haben wir einen separaten Podcast gemacht, wo wir auch nochmal genauer auf die eingehen. Dann verabschiede ich mich auch und entschuldige mich nochmal für meine Tierlist. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder im Oktober 2031 zum 20. Jubiläum der Sonderbände in Deutschland. Yeah!